Und damit herzlich willkommen zum Gag-Reflex-Podcast mit Andreas Lynch. Und Lars Pausen, Moderator und Redakteur bei Rocket Beans TV. Geil, danke für die Vorstellung. Das ist ein Podcast, bei dem ihr Fragen habt. Und diese Fragen schickt ihr in Schriftform zu uns in Zukunft unter der Adresse mail@gagreflexpodcast.de. Professionalized! Genau, wir sind jetzt eine Firma, wir sind jetzt eine Company, wir müssen knallharte Business-Entscheidungen treffen und das erste Opfer war unsere Gmail-Adresse. Ja, und deine Kündigung ist noch nicht angekommen bei dir? Noch nicht, noch bin ich die Nummer 1 im Podcast, ja, das habe ich mir verschriftlichen lassen. Okay, ganz zum Schluss werden wir, das haben wir letztes Mal angekündigt, eine kleine Neuerung. Wir lesen die Top-Kommentare, die ihr uns auf iTunes unter einer Bewertung hinterlassen habt, vor, damit ihr dazu animiert werdet, uns eine Bewertung zu schreiben und uns schön viele Sterne zu geben auf iTunes. Das hilft uns, wenn ihr uns schon kein Geld geben wollt. Genau, ansonsten könnt ihr das natürlich gerne unter Patreon tun. Da haben wir was von, da habt ihr was von und ansonsten würde ich sagen, legen wir los mit den kuriosen Fragen, die ihr uns einsendet. Geil! So, lass uns mal anfangen. Ah ja, oh Gott. Ich freue mich schon wieder richtig drauf. Asozialitätsskala zum Einstieg, 1 bis 5. Ja, ich hätte jetzt zum Einstieg auch gleich mal so eine 3. Eine 3, ja. Gut. Dann würde ich sagen, wie ihr dem Betreff wahrscheinlich schon entnehmen könnt, habe ich Probleme mit Ticks, also Zwangshandlungen. Es sei dazu gesagt, dass ich in den letzten 3 Jahren Fortschritte gemacht habe und nicht mehr so extreme Zwänge wie zuvor habe. Was mir sehr geholfen hat, war Meditieren und Yoga. Seit ich ungefähr 8 Jahre alt war, fing die Geschichte mit den Ticks bei mir an. Mein erster Tick, an den ich mich erinnern kann, war, dass ich ständig geklatscht habe und das möglichst laut. So fiel das eben auch meinen Eltern auf. Über die Jahre kamen immer neue Ticks dazu, während ich alte nur langsam los wurde. Mit den meisten kann man einigermaßen gut leben, wie dem permanenten Blinzeln oder Augen verdrehen, auch wenn man dabei natürlich oft fragend angeguckt wird. Ich hatte und habe aber auch schon einige, die wirklich unangenehm sind und mich selbst manchmal zum Nachdenken bringen, ob ich vielleicht nicht doch eine psychischen Knacks habe. So hatte ich es mir schon angewöhnt, weil ich einmal damit angefangen habe, täglich auf dem Klo auf der Arbeit nach der Pause einen runterzuholen. Außerdem nach jedem Mal Arsch abwischen, am Papier riechen, in Klammern fragt mich nicht wieso, plötzliches kurzes Schreien, weil ich sonst das Gefühl hatte, mein Hals tut weh, in ein Taschentuch oder wenn möglich auf den Boden spucken, weil mein Mund voll mit Speichel läuft. Manchmal hatte ich auch großes Bedürfnis, plötzlich sprinten zu müssen. Dann musste ich einmal ganz schnell den Büroflur hin und zurück rennen. Das hört sich für den einen oder anderen vielleicht lustig an, war es aber natürlich nicht so oft bei den extremen Ticks. Meine Frage an euch, daher kennt ihr auch so Leute mit Ticks, habt ihr vielleicht sogar selber welche? Und was haltet ihr von mir, wenn ihr das so lest, aber nicht selber miterlebt? Tipps sind natürlich gerne gesehen. Und ich dachte erst schon, wieso hast du das denn unter Asozialitätsskala 3 genommen, nur weil der arme Mann Ticks hat, aber gut, die Sache mit dem Klopapier abschlecken und dem Onanieren auf der Arbeit sind dann natürlich schon wieder so. Nach jedem Mal Arsch abwischen, am Papier riechen. Ja, ich dachte schon, was sucht denn diese Frage bei Gagreflex, aber dann haben wir zum Glück natürlich die Kacke im Gesicht gehabt. Ja. So. Ja, ich kann da auch so ein bisschen aus Semi-Erfahrung, nicht aus wirklich Erfahrung, I don't feel you really, aber so ein bisschen, weil ich auch als Kind so ein paar nervöse Zuckungen hatte, ein paar nervöse Ticks hatte. Das war dann aber keine so krassen Ticks, war dann auch eher so mit den Augen vielleicht mal so auf und zu und mit den Lippen so ein bisschen an die Nase fahren. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt nachmachen kann. Du machst die Augen auf und zu, du Freak. Ja, Mann. Und das war tatsächlich auch ein Problem bei mir. Und ich habe das ähnlich wie du mit tatsächlich Yoga unter Kontrolle gebracht, also in den Griff bekommen. Wirklich? Ja, ich habe, ich war ja sehr jung, auch wahrscheinlich so 8 oder so. Und dann hat meine Mutter gesagt, versuch's doch mal mit Yoga. Und ich habe mich da so ein bisschen, ich habe natürlich jetzt nicht wie heutzutage, Yoga ist ja mittlerweile nur noch Kapitalismus und so weiter. Dann kaufst du dir noch einen Yoga-Stein dazu und machst Bikram-Yoga in der Sauna. Ich habe damals eben einfach eine Yogamatte mir geholt und habe dann da so ein paar Übungen gemacht. Und das hat mir geholfen. Aber ich glaube, bei mir war das einfach nur, ich bin ein nervöses Kind gewesen, ein fucking Freak. Und bei dir ist es wohl offensichtlich sowas wie, ja, das Tourette-Syndrom. Syndrom wahrscheinlich, ne? Ich überlege gerade, ob ich mal größere Ticks hatte oder so. Eigentlich nicht. Vielleicht haben wir da schon nach jedem Mal Arsch abwischen, am Papier riechen, ist natürlich schon etwas, was, also ich meine, plötzlich eskaliert ist, so, ne? Das eine ist ja wirklich einfach nur so eine Angewohnheit, eine körperliche, so eine Reflexhandlung oder eine Übersprungshandlung. Aber riechen ist ja für mich schon was Bewusstes. Ja. Das könntest du dich vielleicht mit dem Zuhörer aus der letzten Folge so zusammentun, der gerne überall hinscheißt. Und vielleicht könntet ihr gute Freunde werden. Ach Gott, aber der benutzt, glaube ich, kein Papier. Da weiß ich, da habe ich auch nicht verstanden, wie er das in der Öffentlichkeit macht. Tempo. Meinte er, hat immer. Oh, echt? Aber wie machen Frauen es dann mit einem? Dann das verstehe ich immer nicht. Dann ist man irgendwie so 6 Stunden im Auto, ja. Hat irgendwie 2-mal unterwegs bei McDrive gehalten. Und dann sagt so eine Frau so: Ich fährt mal kurz in die Büsche, ich muss wirklich dringend. Und dann nimmt sie so ein Taschentuch mit, wo ich denke, ey, ganz ehrlich, wenn es richtig schlimm läuft, hat man noch mit 3 Rollen zu Hause beide Hände voll zu tun. Wie kommen die denn mit einem Taschentuch klar? Oder holen die das so wie ein Baby dann raus, dass sie es so komplett umschließen mit der Hand? Also, ich weiß nicht, ob dir das selber irgendwann aufgefallen wäre, aber die Frauen gehen natürlich dann nur pinkeln. Na, aber wenn sie größer müssen, brauchen sie auch Taschentücher. Ja, aber dann nehmen sie mehr als eins mit. Also, ich glaube nicht, dass Frauen da andere Möglichkeiten oder haben. Vielleicht noch so eine eingebaute Drüse, die das gleich so alles wegspült. Das so ein implantiertes Bidet finde ich auch schön. Oder nimmt man Blätter? Aber was denkt denn der Baum, wenn man da plötzlich seine Früchte da mit Scheiße zuballert? Du, da gibt es sicherlich auch Bäume, die darauf stehen. So. Oh Gott, ich wünschte, Bäume könnten nicht nur reden, sondern auch schreiben, ey. Ja, also das, ich denke oder hoffe, dass du mal beim Arzt warst. Allerdings ist es ja so, dass das Tourette-Syndrom unheilbar ist, wie ich das mal gehört habe. Ich weiß nicht, ob es verschiedene Syndrome gibt oder ob Tourette einfach allumfassend alle Ticks und so beinhaltet. Wir hatten auch einen Klassenkameraden, der das Tourette-Syndrom hatte, der eben auch so gezuckt hat und dabei so Töne losgelassen hat. Hat man natürlich auch nicht leicht gehabt als Kind. Du wirst es wahrscheinlich auch nicht leicht gehabt haben. Wahrscheinlich bist du schwer gestört. Also, ich hatte es auch ohne Ticks nicht leicht. Also von daher, ich brauchte sowas gar nicht haben. Ja. Und er hat aber das auch so ein bisschen unter Kontrolle. Ich weiß, ich habe jetzt schon Jahre nicht mehr getroffen, leider. Ich weiß noch, dass er es damals schon so ein bisschen besser im Griff bekommen hat. Wahrscheinlich auch durch irgendwelche meditativen Maßnahmen oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber man kann es wohl ein bisschen herabschrauben, hinabschrauben. Sieht man Aurel gar nicht an, so, ne? ist es nicht immer solche Sachen, sind es nicht immer so unterdrückte Sachen, die man eigentlich dann mit anderen Ablenkungen ausgleichen kann? Also ist es nicht dann so, dass wenn man quasi dieses Arschabwischen einfach ersetzt durch irgendwas anderes, meinetwegen Zeitung austragen und davor daran riechen oder so, kann man solche Ticks dann nicht komplett abstellen und oder holt einen das dann auf Toilette wieder ein? dass er quasi so das outsourced, also wenn er gerade sich den Arsch abwischen will, dann lieber sich onanieren in der Zeit, damit er nicht dran riecht. So einen anderen Tick dann einfach quasi ersetzen sozusagen. Ja, nein, ich glaube, das kannst du wirklich alles nicht machen. Das ist irgendein Fehler im Gehirn, das funktioniert nicht richtig und dann schreist du da eben. Also das ist wirklich, da können wir auch jetzt nicht groß irgendwelche Tipps geben, als würden wir jetzt das Tourette-Syndrom durch unser Gag-Reflex irgendwie oder was auch immer du für ein Syndrom hast, heilen. Wie du einfach eine Diagnose schon gestellt hast. Ja, ich weiß jetzt nicht, aber es scheint ja irgendwas Krankhaftes zu sein und nichts, wo wir jetzt durch Tipps irgendwas helfen können. Aber es ist natürlich schon sehr lustig, also das muss man mal wirklich sagen. Also wenn jetzt du einfach mal anfangen würdest, oben im Schlauchbüro von 0 auf 100 zu rennen und dann wieder zurückzurennen, dann kann man das eigentlich auch nur als lustig bezeichnen. Also du bist wahrscheinlich ein sehr lustiger Typ, also in den richtigen, bei den richtigen Leuten bist du sicherlich ein sehr ulkiger Mensch, die Leute sind gerne mit dir zusammen und haben viel zu lachen und dir bleibt nichts anderes übrig, als über dich selbst dann auch zu lachen in dem Moment. Das wäre vielleicht ein Tipp. Lach über dich selbst. Lach über dich selbst. Geiler Tipp, vielen Dank. Dich mittelfristig in psychologische Behandlung. Ja, muss man ja schon sagen. Also am Ende. Ich denke, das war ja schon, oder? Also wenn du dann wirklich, wenn die Eltern dann auch sehen, der Typ klatscht die ganze Zeit. Naja, ist schon nochmal was anderes. Also, ja, gut, wie sie es dann so langsam gemerkt haben. So anfangs dachten sie noch, naja, der klatscht halt einfach unfassbar gerne. Und dann irgendwann, ja, okay, vielleicht ist es ein Tick. Ja, aber man kann jetzt nicht alles auf Meditieren und Yoga schieben. Also ich meine, das ist keine unheilbar. Medizin. Ja, der Typ entweder zum Seelenklempner oder halt, weiß ich nicht, in diesen Selbstmordwald fahren da, wo Porologen dreht oder so. Und dann einen Vlog machen, oder? Und da einen Vlog machen. aber sonst, also sorry, ich finde immer so dieses, ja, dann habe ich ein bisschen meditiert und Yoga, ja, was ist das denn? Das ist keine medizinische Heilungsmethode. Naja, da sind wir jetzt mal ganz vorsichtig mit dem, was du sagst. Sicherlich gibt es Psychiater, die genau das auch empfehlen. Du würdest natürlich gleich schön hier mit Spritzen oder was? Ja, schön einen Teil vom Gehirn rausoperieren. Ja, erstmal sedieren und dann schaut man mal rein mit so einem Köcher im Gehirn und holt das Böse da raus, was da noch in dem Gehirn ist. Die Kacke. Der Mensch stinkt ja vom Kopf her. Kacke reingeraten. Aber solche speziellen Sachen wie zum Beispiel diese eklige Nummer, ne? Ich glaube, dass man das seinen Körper dann irgendwie konditionieren könnte, diesen Tick umzuleiten tatsächlich zu was anderem. Also, keine Ahnung, wenn du dran riechst, findest du es in dem Moment nicht super eklig und vielleicht musst du irgendwas machen, dass du es so abartig findest, dass du das lässt, dass dein Unterbewusstsein lernt, das ist eklig. Also vielleicht mal irgendwie so dann doch ein bisschen zu nah ran oder so, vielleicht ein bisschen ins Gesicht mit dem Klopapier und dann beim nächsten ja, Lars hat, was haben sie denn da im Gesicht? Ja, Lars aus dem Gag-Reflex-Podcast hat gesagt, ich soll mir die Scheiße ins Gesicht schmieren. Das oh hilft. Gott. Gut, komm, nächster und Faktor. Und da wieder 30 Sekunden für Werbepartner. soll ich gleich den nächsten machen? Ja, mach mal hin. Eine, wo war das denn? Das fand ich eigentlich eine richtig interessante Frage. Ich will erst die nächste vorlesen. Im Moment habe ich noch keine Lust. Okay. Ja, hier ist es. Das finde ich ganz spannend. Gott, deswegen soll ich da den Überblick behalten? Ja, der kriegen wir schon hin. Andreas, seht ihr jetzt gerade nicht, holt einen Block von 500 Blättern raus. Die Fragen der letzten 3 Jahre. Hallo Lars, hallo Andreas. Nachdem ich in den letzten 3 Tagen exzessiv euren Podcast gehört habe, dachte ich, ich könnte mich ja mal an euch wenden. Folgendes Problem. Ich bin weiblich, 17 und mein Vater ist Alkoholiker. Vor knapp 3 Jahren war er in einer Suchtklinik und seitdem auch eigentlich trocken. Bis vor kurzem. Aufgrund von Familienstress und wahrscheinlich auch Langeweile trinkt er nun wieder regelmäßiger, allerdings immer geheim mit der Hoffnung, dass wir es nicht merken. Jetzt war aber meine Mutter über das Wochenende weg, er kam betrunken nach Hause, ich habe es natürlich bemerkt, aber mich nicht getraut, was zu sagen. Ich weiß einfach nicht, wie ich damit umgehen soll. Es ist schließlich eine psychische Krankheit. Außerdem bin ich ja in einem Alter, wo ich auch selbst gerne mal trinke. Allerdings habe ich auch da manchmal Schuldgefühle und weiß aufgrund meines Vaters nicht, damit umzugehen. Vielleicht habt ihr ja Tipps oder zumindest 1, 2 Gags, um mich aufzuheitern. Außerdem würde ich mich auch euer Umgang mit Alkohol interessieren. Liebe Grüße. Spannend, ne? Also der Vater würde mich auch interessieren, ob sie es dann auch der Mutter irgendwie erzählt hat. Also ich glaube schon, dass man da in gewisser Weise dann irgendwann intervenieren muss, weil sonst wird er sich ja natürlich wieder irgendwie kaputt trinken und wird dann unangenehm oder so. Also es wäre schon mal eine Überlegung wert, ob man da vielleicht erstmal mit der Mutter drüber sprechen sollte. Die aber vermutlich auch eine Hure ist oder irgendein anderes Problem hat, was es schwierig macht. Ich finde diesen moralischen Konflikt ganz interessant irgendwie, weil sie natürlich selber in einem Alter ist, wo sie wahrscheinlich viel ausprobiert und ihr Limit checkt und gerne über die Stränge schlägt, bevor sie dann in 20 Jahren merkt, okay, mein Limit ist einfach überhaupt nicht zu trinken, so wie jeder andere Mensch das auch realisiert irgendwann. Und dann hast du halt so einen Besowski-Vater, ne? Mhm. Ich finde auch, dass sie da, also... Weil hier ist es ja offenbar so ein noch geheimes Ding und man traut sich nicht, das anzusprechen. Da fällt mir auf, dass es da immer so ein Dorf-Stadt-Gefälle gibt. Also ich finde, in der Stadt ist so Alkoholismus sowas, was tabuisiert wird und so hinter vorgehaltener Hand besprochen wird. Ja, ich glaube, der hat irgendwie ein Trinkproblem oder so. Im Dorf finde ich, da fahren Leute im Fahrrad vorbei und dann sagt man, ja, der ist ein Säufer, der jeden Abend gibt er sich's ordentlich. Ja, ja, im Keller bei den Nachbarn steht der immer unten. Und dass man richtig noch Säufer hat mit Säufernasen und wo man auch weiß, es könnte sein, dass sie diesen Winter irgendwo im Schnee erfrieren, neben den Bahngleisen oder so. Und da ist Alkoholismus so, ja, das ist halt der Säufer-Sepp. Ja, ich sehe da kein Gefälle in der Stadt. Siehst du nicht? Weil in der Stadt siehst du ja wirklich an jeder Ecke Säufer. Und ja, gut, auf dem Dorf ist ja man gleich, eher... Ja, aber das sind ja gleichzeitig dann so Obdachlose oder so. Ja, im also, Dorf sind die ja in der Mitte der Gesellschaft trotzdem. Ja, vielleicht ist da was dran. Ich würde das trotzdem nicht unterschreiben, weil vor allem, ich glaube, ich würde sogar ein Argument in die andere Richtung bringen, weil auf dem Dorf ist es eher verpönt und so, weil dann ist es, darfst du da jetzt nicht dein Säufertum rauslassen. Das ist dann eher so diese geheimen Dinger, wie jetzt bei dem Vater und so. Ach nee, ich würde da gar nicht statt. Ja, aber auf dem Dorf sagt man doch auch mal ganz offen, ja, der hat sich totgesoffen. Oh Mensch, mein Lehrer mit 56, ja, du, der hing schon seit 3 Jahren an der Pulle. Das ist, ist in der Stadt noch nie passiert, oder was? Na, da würde man doch nicht sagen, ja, der hat sich totgesoffen, oder? Naja, weiß ich nicht, aber das können wir dann auch mal klären. Da habe ich nur wirklich keine Lust mehr drauf. Nee, also schwieriges Ding, dass man so einen kaputten Vater hat. Vielleicht, ich weiß ja nicht, wie eure Beziehung ist, aber vielleicht dann doch mal mit ihm drüber schnacken. Oder, geiler Tipp, incoming, Ohren auf. Du sprichst es gar nicht an, sondern du fragst ihn, ey, sag mal, du warst ja früher Alkoholiker und so und du bist ja jetzt trocken und ich mache mir gerade, weil ich auch so ein bisschen meine Grenzen austeste, Sorgen, ob ich vielleicht auch Alkoholiker werde. Kannst du mir da vielleicht Tipps geben, wie das nicht, dass es gar nicht erst so weit kommt, weil du dir Sorgen machst und du hast Angst. Und dann wächst du in ihm nämlich so eine ganz sensible Seite und denkst, ach du Scheiße, meine Tochter will Tipps von mir. Und dann fühlt er sich richtig schlecht, dass er heimlich was trinkt, weil er dir ja gute Tipps geben will und dir ein gutes Vorbild sein will. Bäm, hast du ihn. Gar nicht sagen, ich habe dich trinken sehen, sondern du machst dich zum Opfer und sagst, du hast Angst davor, Alkoholikerin zu werden. Und die Nummer ist gegessen. Oder mit ihm zusammen was trinken gehen. Du tagest dich schön auf, siehst gut aus an dem Abend, gehst mit ihm was trinken. Wo geht das denn jetzt und hin? Und sorgst dafür, dass es eskaliert. Dein Ziel an diesem Abend ist, für dass ihn, Papi stirbt. Ist für ihn, nein, Alkohol mit einer sehr traumatisierenden Erfahrung zu, in Verbindung zu bringen, sodass er darüber aufhört, Alkohol zu trinken. Das heißt, ich sag mal, werd mal ein bisschen flirtiver. Na, was? Gib mal ein bisschen Raum für Möglichkeiten. Jesus. Sag mal, da stößt man mal an. Und wenn er dich dann vergewaltigt, dann wird er wahrscheinlich entweder nie wieder damit aufhören oder er wird aufhören zu trinken. Der Mann ist Alkoholiker, kein Pädophiler. Naja, aber man muss ihm ja irgendeinen Anreiz schaffen, damit aufzuhören. Du kannst jetzt nicht einen Alkoholiker, von dem du denkst, dass er ja noch trocken sei, zum Alkohol trinken zwingen. Sonst wirst du der Sündenbock sein dein Leben lang und er wird immer sagen, sag mal, du hast mich da wieder reingebracht. Du weißt schon, ne, wenn du Alkoholiker warst und dann trocken bist, dann kann ein Schluck Bier dich wieder zum Alkoholiker machen. Das ist doch so eine Mehr. Das sind dann am Ende bleibt es halt nicht bei dem einen Schluck. Ich würde sagen, wenn du deinen Vater wirklich liebst, dann zeigst ihm doch auf alle Arten, die du als Möglichkeit siehst, denn das wird ihm wirklich, dann wird er nämlich aufwachen und denken, um Gottes Willen, was habe ich getan? Ich darf wirklich nie wieder trinken und das ist ein wirkungsvolles Abschreckungsding. Also wir haben halt wieder gute Tipps. Ich sag einem Tourette-Kranken, er soll sich Scheiß ins Gesicht schmieren und du sagst einer jungen Frau mit Alkoholikervater, dass sie sich erstmal vergewaltigen lassen soll von ihrem Vater, ja, damit er vom Alkohol wegkommt. Ich sag mal, wenn man da mit Open-Minded rangeht, ist es ja vielleicht auch strafrechtlich nur noch Inzest und gar keine Vergewaltigung mehr. Stimmt. Aber und wenn man sich entspannt, dann kann es ja auch Spaß machen. Gott. So, jetzt kommt nächste Frage. Ich will welche? Egal? Ja, fast egal, ja. Oh, das ist ja ein Riesending, ey, die 7. Habe ich hier eine kleine Nummer, die 3. Servus. Servus. Reggeflex. Wir sind beide, oh, zwei Leute schreiben, beide 17 und würden auch gern mal oh nee, die Nummer, ey. Die hast du rausgesucht? Da kommt doch jede Woche mindestens einer, der sagt, ob Praktikum in Medien machen und will so. Im Endeffekt will er nur, dass wir fragen, ja, komm doch zu Rocket. Ich glaube, das ist mal was anderes. Du hast ja recht. Wir sind beide 17 und würden auch gerne mal im Moderatoren-Fernsehbiz arbeiten. Im Moment machen wir mit Ausrüstung vom offenen Kanal und ein paar Freunden kleine Videos für YouTube, hauptsächlich Podcast-Kram und Gelaber. Wir schreiben oft Managements an, um Interviews zu bekommen, werden aber fast immer ignoriert. Wollen damit jetzt aber keine YouTuber werden oder mit dem, was wir momentan machen, bekannt werden, sondern einfach Erfahrung vor der Kamera sammeln. Klappt auch immer besser. Sind aber noch lange nicht zufrieden mit dem, was wir machen. Ich hätte ein paar Fragen an euch, da ihr euch ja auskennt und aus unserer Sicht es geschafft habt. Lohnen sich teure Moderatorenausbildungen an Privatschulen, beziehungsweise wie werden die in der Branche angesehen? Stehen die Vorteile im Verhältnis zu den Kosten? Das ist die erste Frage. Rest in Peace Masterclass. Zweite Frage. Momentan heißen wir nach unserem Format Lasse reden, LRTV, suchen aber noch ein cooles Maskottchen, vorzugsweise mit den Initialen LR. Wenn ihr einen Vorschlag habt, nehmen wir den. Und drittens, wie kommt man am besten in die Branche? Gibt es ja eher weniger Stellungen, Ausschreibungen für Moderatoren. Ja, was ich damals mal ganz interessant fand, was war denn dein erster Moderationsjob sozusagen? Das erste Mal, dass du was moderiert hast? Naja, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Also Job wäre, dass ich dafür bezahlt worden wäre. Nee, erste Moderation wäre die richtige Frage. Die ersten Moderationen habe ich im Campusradio Heidelberg gemacht. Also im Campusradio habe ich quasi als Radiomoderator etwas moderiert. Eine Sendung oder was? Oder ja, wir hatten da so ein Campusradio, so ein Magazin quasi, das wir wöchentlich produziert haben. Und konnte man Einspieler eben produzieren. Das habe ich gemacht und irgendwann dann eben auch im Studio stehen und die Texte, die man vorher geschrieben hat, irgendwie runterrattern. Also es war eine absolute Katastrophe, muss man sagen, was ich damals abgeliefert habe. Und Fernsehen, also bildlich? Bildlich war das wahrscheinlich dann erst in der Frank Elzer Masterclass, meine ich. Ja. Weil ich finde nämlich tatsächlich, es gibt ja halt keine Blaupause, wie man halt an Moderationen explizit kommt, also in die Medienbranche ja sowieso nicht, aber an Moderationen ja auch nicht. Bei mir war das tatsächlich auch über das Studium, über Studenten Radio und dann Studentenfernsehen. Ich finde halt, das Problem ist, wenn dieser offene Kanal shit, das darf man nicht zu lange machen, weil dann kriegst du irgendwann von richtigen Sendern, dann hast du so diesen offener Kanal-Geruch an dir und die wollen dich dann nicht mehr, weil sie halt wissen, wie es beim offenen Kanal abläuft und wenn du da zu lange versackst, ohne irgendwie, dass die redaktionelle Führung hast oder so, dann ist es handwerklich halt nicht gut, was du da ablieferst. Ich frage mich, ob offener Kanal so ein nordisches Ding ist oder so ich kenne das nicht, ich habe das noch nie gehört, also erst durch Erzählungen von anderen Leuten und die sind meist irgendwie hier Hamburg, Bremen, im Osten, aber wahrscheinlich gibt es auch. Haben im Osten nur, wir haben gar nicht so ein Bürgerfernsehen oder sowas, also A, weil es gar keine Bürger gäbe, die überhaupt in der Lage wären, das zu bedienen oder auszuführen. Stattdessen läuft immer in Dauerschleife auf dem Sender wirklich, ich weiß nicht, ob der einfach Gommern heißt oder so, von der Wohnungsgesellschaft so ein Sommerfest oder whatever, wo wirklich in Dauerschleife, wenn wir das gucken, meine Mutter dann guckt, guck mal, da sitzt der und es ist so ein Live-Auftritt von Achim Menzel, der inzwischen, glaube ich, auch schon seit 4 Jahren tot ist oder so. Aber das ist so ein 20-Minuten-Schleife, wo man da in so einem Festzelt sich das angucken kann. Völlig unmoderiert, ist einfach nur Achim Menzel. Hammer. Und 60-jährige Leute. Um deine erste Frage zu beantworten, lohnt sich teure Moderatorenausbildung an Privatschulen, sage ich definitiv nein. Aber du musst immer überlegen, was willst du denn für ein Moderator werden? Also es gibt ja die allermeisten Moderatoren, würde ich jetzt mal zahlentechnisch sagen, in Deutschland moderieren ja, sind ja Moderatoren für eine Baumarkteröffnung, für ein Festival oder für ein, irgendwelche so Corporate-Sachen bei der Gamescom irgendeine Bühne moderieren. Also das machen ja die allermeisten, die sich Moderator nennen. Die machen ja solche Jobs. Und bei denen kann ich mir vorstellen, bringt es was, wenn du so eine Ausbildung hast und du bewirbst dich dann bei Obi eben für die Eröffnung. Dann sehen die, okay, du hast hier diese Privatschule besucht, dann können wir dich mal einladen und so. Da kann ich mir vorstellen. Aber wenn du in den Medien sein willst, dann geht es eigentlich wirklich nur um, erstens, du musst Erfahrung haben, du musst gut sein. Da gibt es kein Zeugnis oder sowas dass dich dann irgendwie nochmal hochhieft in den Chancen. Also du musst einfach beweisen, dass du der geilste Typ bist sozusagen. Und dann wirst du auch im Radio, Fernsehen oder sowas angenommen. Das heißt erstmal klein anfangen. Und ich finde es grundsätzlich immer schwierig, wenn man den Berufswunsch Moderator hat. Also bei mir schlummerte das zwar auch schon dann irgendwann im Hinterkopf, aber ich habe gesagt, ich will jetzt Journalist werden, Redakteur werden, sowas in die Richtung und mal gucken, ob es dann für vor die Kamera irgendwie reicht. Also ich war da schon immer sehr bescheiden und habe da überhaupt nicht dran geglaubt, auch wirklich, dass es überhaupt Jobs gibt vor der Kamera. Und erst später habe ich dann erfahren, das ist ja auch kein großes Handwerk, man muss dann halt wirklich einfach nur irgendwie so ein bisschen Erfahrung sammeln und dann natürlich so wahnsinnig talentiert sein wie ich und dann kann das funktionieren. Ja, aber ich finde, heutzutage ist doch das echt, also auf YouTube, du kannst so viel schnell machen, es gibt so viel Equipment, was man sich holen kann und man kann schnell loslegen. Meine Nichte ist auch irgendwie, glaube ich, 10 oder so. Und die spielt das auch richtig, dass sie YouTube-Videos aufnimmt. Das heißt, sie spielt gar nicht normal mit Sachen, sondern sie spielt schon krass in so einer Meta-Ebene und packt dann Sachen aus und macht dann wie so Bibi-Videos. Ach, du schreibst mit 7? Ja, 10, glaube ich, ist sie inzwischen. Keine Ahnung, irgendwas. 17. Oder, warte mal, sie hat jetzt geheiratet. Wie alt muss sie denn sein? Irgendwas mit 9 oder so. Und wenn dann, also moderiert dann auch eine fiktive Kamera und wenn dann meine Schwester reinkommt, also ihre Mutter, dann sagt sie auch sowas wie, hey, sag mal hi, guck mal, das ist meine Mom. Oh Gott, als ob der Zuschauer zugucken würde. Ach Quatsch, ey, krass. Also heutzutage kannst du so leicht irgendwie Erfahrungen sammeln vor der Kamera. Und sonst echt beliebter Job, auch immer über die Erotikbranche gehen, ne? Also Webcam, ne? Hast Webcam-mäßig. 5 Stunden Livestream jeden Tag. Schnitterfahrung. Das ist eine Erfahrung, ey. Ist wirklich easy. Ja, also genau, was ich noch ganz kurz sagen wollte, um das nochmal zu bekräftigen, was ich meinte, dass so dieser Drang, Moderator werden zu wollen, dich wahrscheinlich eher hindern wird. Also guck erstmal, dass du dich anderweitig beweist als guter Redakteur oder so, weil ich finde es immer schwierig. Ja. Also in allen Firmen, wo ich bisher war, zwei, drei Firmen in der Richtung, hast du sofort gemerkt, wenn irgendwie ein Praktikant oder irgendwie ein neuer Redakteur oder so reinkommt und du merktest ihm an, der will einfach nur Moderator werden, er will einfach nur vor die Kamera und der große Star werden. Ja. Das sind meistens die, die überhaupt nie vor die Kamera gelassen wurden oder irgendwie nur schlecht oder dann auch schlecht ankamen bei den Chefs. Das heißt, eher mal beweisen, ey, ich habe Bock irgendwie ein neues Format zu entwickeln oder irgendwie eine gute Idee für einen Podcast oder sowas zu haben, anstatt dann gleich zu sagen, ich will der große Moderator-Star werden. Außerdem ist neben uns auch nicht mehr viel Platz, Andreas Lynch. Ja, das stimmt. Sehr geehrter Barone von Lynch-Pausen, ich habe da ein ziemlich verzwicktes Problem, bei dem ich eure Hilfe brauche. Ich heiße Felix, bin 28 und arbeite in einer Firma im Creative-Bereich mit relativ flachen Hierarchiestrukturen. Ich verstehe mich gut mit meinen Chefs und bin mit einem von ihnen auch privat gut befreundet. Nun bin ich aber nicht nur mit ihm, sondern auch mit seiner Frau befreundet. Sie ist sowas wie meine beste Freundin. Bis jetzt klingt es noch wie fettes Brot, jein. Wenn es sowas bei Erwachsenen noch gibt. Kennt ihr Alex Breckenridge als Moira in American Horror Story? Okay, offensichtlich kenne ich es nicht. So ungefähr sieht sie aus, nur ein Blond. Also auch objektiv ziemlich heiß und richtig. Ihr habt es erraten, ich stehe auf sie. Sie und mein Chef sind glücklich verheiratet und haben zwei Kinder. Allerdings haben beide eine Hall-Pass-Vereinbarung. Sie haben also ab und an Wochenenden Sex mit anderen. Und an einem Abend kam es dazu, dass bei uns etwas lief. Dass das bescheuert ist, weiß ich selbst. Jetzt ist es aber zu spät. Und wenn ich ehrlich bin, hat es sich auch einfach gelohnt. Der Sex war der Hammer. Leider liefen so viele verschiedene Praktiken, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, dass ich mir nicht sicher bin, ob wir wirklich die ganze Zeit korrekt verhütet haben. In Klammern, weil man ja mit dem gleichen Kondom nicht in das eine und das andere soll. Ihr versteht. Schon. Danach lief alles überraschend wenig awkward und ich verstehe mich sowohl mit ihr als auch mit meinem Chef, der weiß, dass was lief. Nun das eigentliche Problem. Vor ein paar Tagen war sie bei mir für einen Filmabend und als sie im Bad war, hat sie eine Nachricht bekommen und auf dem Display stand: Wie sieht's aus, hast du schon mit Felix? Ich war neugierig und habe ihr Handy genommen und wollte die Nachricht weiterlesen. Lange Rede, kurzer Sinn, in den Nachrichten mit ihrer Schwester stand, dass sie schwanger ist und sich nicht traut, mit mir zu reden. Ihre Schwester wollte sie jetzt dazu überreden, das zu tun, weil ich ja ein Recht darauf hätte, es zu erfahren. Ihr seht es richtig, ich bin fucked. Was soll ich tun? Abwarten, sie ansprechen und zugeben, dass ich in ihrem Handy gelesen habe. Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass ich mit der Schwangerschaft gar nichts zu tun habe? Was würdet ihr tun, wenn ihr in meiner Situation wärt und vermutlich die Frau von einem eurer Chefs geschwängert hättet? Vor allem, was ich sehr witzig finde, die Frage ist schon ein paar Monate alt. Shit, dann sind wir ja sehr gespannt auf das Update. Ja. Ich finde, die Frage ist auch gut. Das Kind ist schon 5 Jahre alt. Ob er vielleicht was gar nichts mit der Schwangerschaft zu tun haben könnte, fragt er uns. Was sollen wir das denn beantworten? Und ich finde es auch gut, dass er sagt, ich will nicht so sehr ins Detail gehen. Also wo wir nicht beim Gag-Reflex-Podcast, kann man ja wohl bitteschön ins allertiefste Detail gehen. Also ist natürlich eine super verzwickte Situation, komplett crazy alles. Völlig auch unverständlich. Also ich raff das alles nicht. Also erstens, ich wollte erst so schimpfen, ja, du weißt doch, dass sie verheiratet ist und Kinder hat. Dann ist für mich, ich weiß nicht, ob ich da so ein naiver, gutherziger Traummann einfach bin. Ja. Aber wenn ich eine Frau kenne und ich weiß, dass sie glücklich verheiratet oder Kinder hat oder auch mit einem Freund ist irgendwie, dann sehe ich die schon gar nicht mehr als potenzieller Partner oder so an oder als an, das macht mich dann schon gar nicht mehr an. So, es ist für mich dann nur noch so eine leere Hülle einfach. aber gut, das scheint wohl anderen anders zu gehen. Aber das Problem ist natürlich, dass Hallpass und so. Hallpass. Ich kann es auch verstehen, ich rede auch nicht mit vergebenen Frauen. Ich finde, die sind für mich halt dann wertlos und uninteressant. Ja, was soll ich mit denen schwätzen? Ja, eben. Ich finde es schön, dass du schwätzen sagst. Schwätzen. Also willkommen in Süddeutschland. Da schwätzen wir mal ein bisschen drüber, gell? Hi ho, oder Andreas? Du bist ja wieder der König des Smalltalks. Du redest ja mit Ungefickten und Vergebenen, als wäre es für dich das Gleiche. Als würdest du dich nicht auch mit vergebenen Frauen treffen. Siehst ja. Ja, ich habe tatsächlich ein Mädel kennengelernt vor ein paar Monaten. Und jetzt werden alle Fangirls da draußen gerade ganz spitze Ohren bekommen. Meint er mich? Meint er mich? Die hatte interessanterweise eine Freundin. Oh, sie meint mich, ich hab eine Freundin, sie meint mich, er meint mich. Und die haben auch so eine Vereinbarung. Achso, lesbische Freundin. Ja, dass die beide irgendwie sich auch Partner nehmen können ab und an und die machen es nicht so offensichtlich voneinander, aber irgendwie geht das dann. Da finde ich es mega spannend, finde ich es aber überhaupt nicht zu vergleichen mit einer heterosexuellen Beziehung. Mhm. Weil, fuck it, Alter, also, wenn da ein anderes Ding drin war und dann noch in allen Löchern, wie wir gehört haben. Oh, weißt du, und ich sitze dann da schmier das Ding ab und riech nochmal an dem Klopapier. Oh. Und dann riecht, weiß ich gar nicht, woher das alles kommt, was ich da an Gerüchten Nee, ey, das würde ich, also, würd ich nie machen, aber natürlich ist es auch ein geiles Gefühl, die Frau vom Chef zu schwängern, ne? Ja. Also es ist halt schon schön, so das Tetrapack, nee, ich läuf dann da komplett rein und man denkt so, und er zieht's groß und man denkt so, das ist mein Junge, Alter, ist, aber man hat so eine Distanz trotzdem, aber man sieht ihn halt mal bei der Familienfeier oder Firmenfeier. Könnt ihr uns mal ganz kurz schreiben, ob ihr während des Gag-Reflex-Podcasts esst oder ob ihr das euch irgendwann abgewöhnt habt zu essen oder ob ihr da keine Probleme mit habt, das würde mich interessieren. Ja, also keine Ahnung, ob du sie geschwängert hast, wahrscheinlich nicht, aber ich finde das auch nochmal ein Argument dagegen, dass man vielleicht so eine offene Beziehung haben sollte, ne? Weil das ist ja wirklich eine Sache, wenn du Sex hast, gerade dann auch so wilden Sex, dann kannst du doch nicht mehr mit einer hohen Wahrscheinlichkeit verhüten, also gerade wenn du da in alle Löcher reingehst und dann fällt wahrscheinlich das Kondom noch ab und du streifst es nochmal rüber und pustest einmal dran, weil du denkst irgendwie... Falsch rum. Ja, genau, und dann, ach du liebes... Kriegst nicht abgerollt, jetzt sieht's aus wie ein Hut. Ja, und dann bleibst du drin stecken, du musst rausziehen und da kommt die Pipette, die Pinzette. haben wir ja alles schon erlebt. Tja, deswegen, du bist auf jeden Fall Fakt, aber ich hoffe, dadurch, dass es jetzt schon ein paar Monate her ist, du kannst uns auf den aktuellsten Stand bringen und wir werden in der nächsten Folge alle Leute informieren, ob du nun Vater bist. Noch ein Tipp, rückwirkend, falls du vielleicht irgendwann Zeitreisen erfindest und jetzt nochmal quasi an diesen Moment zurückspringen kannst. Du könntest versuchen, wenn es wirklich so ist, wenn du der Vater bist, irgendeine Art Agreement mit dem Mann zu treffen, weil er vielleicht auch diesen Schaden nicht haben will, dass jemand anders seine Frau geschwängert hat und wenn es zu spät ist für eine, wie heißt es hier, wenn man, Montag früh los, Abtreibung, dass du dann sagst, okay, du ziehst es groß wie dein Kind, ich bin aus der Verantwortung und du hast nicht diesen Image-Schaden. Du hast in der Mafia Masterclass gelernt, oder was? Ja, doch, ist auf jeden Fall eine Option. Und für zukünftige Sexabenteuer mit verheirateten Frauen guckst du einfach, dass du, wenn du schon die Auswahl hast zwischen zwei Eingängen, einfach den Eingang nutzt, wo du dir da keine Sorgen drüber, keine Gedanken drüber machen nicht musst. Nicht den Noteingang. Genau. Gehst du schön durch die Kellertüre in Zukunft immer. Oh Gott. Und dann hast du die Probleme nicht. Das hier, oder was? Ich heiße Hierarchie. Achso, das hast du ja gar nicht. Ja, das hatte ich gerade, ne? Wollen Sie ja zwei Flüchtlingsunterkünfte? Ah, oh, schön. Ja. Schön, Flüchtlinge. Ja, aber nichts mit Sex. Ja. Okay, nee, ich sehe da unten schon wieder ein Schlagwort. Nee, aber es ist nicht. Also, es ist nur okay, alles klar. Nicht sexuell gemeint. Ich arbeite bei einer kommunalen Ausländerbehörde und bin dort unter anderem zuständig für die Organisation von einigen Flüchtlingsunterkünften und leite dort auch einige Integrationsprojekte. Mir macht der Job sehr viel Spaß und ich habe das Gefühl, einen kleinen Beitrag für unsere Gesellschaft zu leisten. Außerdem verdiene ich auch als Beamter im gehobenen Dienst jetzt auch nicht so schlecht. Vor einiger Zeit hat mich über Facebook ein alter Schulkumpel angeschrieben, da ich seit Anfang meiner Studienzeit so gut wie keinen Kontakt mehr mit ihm hatte und wir uns früher eigentlich ganz gut verstanden haben, habe ich mich darüber erst sehr gefreut. Nach etwas Texten haben wir uns ein paar Tage danach getroffen, um gemeinsam ein paar Kaltgetränke zu genießen. Im Laufe dieses Treffens unterhielten wir uns, was wir die Zeit so getrieben mit Zwinker-Smiley hätten und ich erzählte ihm unter anderem von meinem Job und dass ich den echt gerne mache. Plötzlich begann er mich echt krass zu beschimpfen. Vaterlandsverräter oder Kanackenficker waren da noch die harmlosesten Dinge. Er meinte dann auch noch so Sachen wie Flüchtlinge alle abschieben, die stinken doch alle, die Kanacken. Daraufhin habe ich ihn dann eine geballert. Was wir letzte Folge übrigens bewiesen haben mit dem indischen, der indischen Familie. Also, ja. Habe ich ihn dann eine geballert, woraufhin er zurückschlug. What? Naja, Ende vom Lied war, dass der Inhaber des Lokals uns beide getrennt und nacheinander rausgeworfen hat. Seitdem habe ich nichts mehr von meinem Kumpel gehört. Schön, dass er es immer noch schreibt. Meine Frage, macht es Sinn, bei so unterschiedlichen Ansichten die Freundschaft aufrechtzuerhalten? Hallo? Ich müsste mich dann ja bei meinem Kumpel entschuldigen. Oder meint ihr, ich soll ihm aus dem Weg gehen? Und habt ihr auch eine sehr rechtseingestellte Person in eurem Umfeld? Und wenn ja, wie geht ihr mit dieser um? Ich glaube, diese Frage ist hauptsächlich an dich, Andreas, gerichtet. Ich wollte gerade sagen, du kannst sogar sagen, ja, sogar in derselben GbR hattest du so eine Person. Also das ist natürlich schon krass. Besonders, wenn man solches Gedankengut hat, das so zu äußern bei so ein paar Bierchen, ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches, dass es dann in einer Prügelei endet. Auch noch nichts Ungewöhnliches, aber dass du dann echt dir überlegst, shit, wie gehe ich denn jetzt damit um? Können wir unsere Freundschaft noch aufrechterhalten? Ja. Offensichtlich nicht, denn er will mit dir Kanackenfickerin nichts zu tun haben. Ich glaube nicht, dass er da Bock drauf hat. Fickerin? Ist das eine Frau? Achso, weiß ich nicht. Der wird ja wohl keine Frau verprügelt haben dann. Achso, meinst du? Achso, stimmt. Ich denke, weißt du warum? Weil bei diesem so sozial sich engagieren, denkt man immer an Frauen, ja, oder? Ja. Ich habe die Frage mir auch gestellt, aber hier stand irgendwie als Beamter im gehobenen Dienst und ich glaube, sie hätte Beamte geschrieben. Stimmt, weil als Mann denke ich, also würde mir das so fernlegen, mich irgendwie da zu engagieren, auch an der Tafel. Machen Männer nicht, gehen. Ne? Nee. Nee, weil wir zocken halt oder zocken so. Oder gern, wir sind halt im Internet. Wir saufen. Wir gucken witzige Videos an, wir haben halt auch Hobbys. Ja, das stimmt. Und ja. Frauen halt nicht. Und bei Frauen ist dann schnell mal so, ja, ich habe jetzt irgendwie, Essen ist fertig, was mache ich, was fange ich denn jetzt noch mit mir an? Soll ich jetzt drüber nachdenken, was das Leben so ist und warum jeder Mann davon rennt? Kinder kann ich noch nicht kriegen oder will ich noch keine und dann gehe ich halt in die Unterkunft. Dann gehe ich halt in die Flüchtlingsunterkunft und entweder helfe ich oder ich gehe direkt ins Zimmer rein. Ne? Ja, also deswegen vorweg schon mal Glückwunsch, dass du bei so einem Job bist und solche wichtigen Aufgaben hier übernimmst in diesem Land. Mhm. Also ein dreifaches Bällebad. Oh Gott, darauf. Und dann möchte ich noch sagen, dass es natürlich albern ist, dass du mit dieser Person überhaupt noch irgendwas zu tun haben willst. Also nicht nur, dass du ihm eine reingehauen hast, wodurch du die Freundschaft schon beendet hast. Mhm. Dann hat er dir noch eine zurückgehauen, wodurch die das auch noch quasi mit beiderseitigen Unterschrift quasi unter diesem Beendigungsvertrag der Freundschaft haben beide unterschrieben durch diese Schläge. Und deswegen verstehe ich nicht, wieso du überhaupt noch dran denkst. Und zumal du ja wirklich da auch dein Leben reinsteckst in dieses Helfen und er benutzt solche Wörter, die für dich ja wohl ein Alarmsignal sein sollten, dass das kein Freund sein kann. Ich habe im Freundeskreis auch jetzt mal wirklich wenig rechtsradikale Freunde, also neben Andreas jetzt wirklich, also ganz wenige. Ja, ich finde, sobald man sich in Großstädte begibt, jetzt kommt der wieder mit dem Dorf-Großstadt-Unterschied. Naja, also es ist doch eher so ein Landproblem und Kleinstadtproblem. Ich finde, in den Großstädten ist es gar nicht möglich, so eine Haltung zu haben. Da wird man noch von den Kanaken nämlich verprügelt dann abends, wenn man so eine Einstellung hat. Das ist natürlich nicht möglich, den Menschen zu ändern. Aber man könnte trotzdem natürlich mal sowas machen, einfach um ihn Fuchsteufelsbild zu machen, mal so einen Probetag anbieten. Also so diese Gandhi-Methode, auf diese Aggression reagieren mit unendlicher Gnade und sagen, hey, schau dir das doch mal an, guck mal, ich habe ein paar Fotos mitgebracht, die haben wirklich eine ganz lange Reise hinter sich. Es wäre schön, wenn du vielleicht mal einen Tag, ein paar Stunden reinschnupperst und dass man sich mal ein bisschen begegnet, ein bisschen austauscht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er sich darauf einlassen wird und sagen wird, ja, Mensch, du hattest recht, ja. Ja, das stimmt. Oder zweite Alternative, du rufst einfach die krassesten Kennex an, die du kennst und hetzt sie auf ihn. Dass du ihm mal einen kleinen Denkzettel verpasst. Das würde ihm auf jeden Fall gut stehen. Okay, ich habe hier eine, glaube ich, ziemlich dringende Sache, die hier reinkam. Hallo, ihr gerade zwei. Reingeflattert, ich oder was? Wende mich mit einer ziemlich unangenehmen Geschichte an euch. Ihr könnt euch gerne darüber lustig machen, aber bitte gebt mir auch ein paar echte Ratschläge. Und zwar geht es um einen Typen, der mich wahnsinnig sexuell anzieht. Er kennt mich nicht, da er sozusagen eine bekannte Persönlichkeit ist und ich ihn nur aus dem Fernsehen/Internet kenne. Nun habe ich ihm bei Twitter eine super peinliche Nachricht geschrieben. Ich weiß selber nicht, was das für eine Scheißaktion war. Ich wollte einfach so unbedingt irgendeine Reaktion von ihm. Hauptsache, er nimmt mich irgendwie wahr. Naja. Jedenfalls habe ich ihm in einem Zustand kompletter Geistesabwesenheit geschrieben, dass ich ihn eben sehr anziehend finde und gerne mit ihm schlafen würde. Ich weiß, das ist das Kindischste und Dümmste, was ich hätte machen können. Kindisch? Was sind denn für dich Kinder? Um ihm irgendwie eine Reaktion abzugewinnen. Ich schäme mich total dafür. Die besagte Person hat darauf nicht geantwortet und findet mich jetzt wahrscheinlich total dämlich. Zu Recht. Nun würde ich mich am liebsten dafür entschuldigen, weiß aber nicht, ob das die ganze Sache nicht noch peinlicher macht. Ich werde den Typen sowieso niemals kennenlernen, aber trotzdem wurmt es mich, dass ich ihn mit so einer Dummheit quasi belästigt habe. Sagt mir bitte, was würdet ihr euch wünschen, wenn euch jemand so etwas geschrieben hätte? Eine Entschuldigung oder lieber einfach gar nichts mehr von der Person lesen zu müssen? Um ehrlich zu sein, handelt es sich bei dem Typen um jemanden aus euren Reihen. Ach was. Wer es ist, möchte ich lieber nicht sagen, um ihm und mir weitere Peinlichkeiten zu ersparen. Ja, sollen wir dafür unseren Gast Flo Hart mal reinlassen? Sollen wir Flo Hart mal reinlassen? Ja, offensichtlich. Also oder sitzt er hier im Raum? Wir sind es nicht. Okay, ja. Dementsprechend kommen nur noch zwei, drei in Frage. Und wenn man, also dann gibt es eigentlich nur einen, der nicht reagieren würde auf diese Anfrage. Mich. Bist du dir denn so sicher, dass ich es nicht bin? du hast wahrscheinlich sogar Direktnachrichten abgestellt inzwischen. Dich kann man wahrscheinlich gar nicht mehr kontaktieren, nur noch über mail@geckeflex. Naja, aber tatsächlich doch nur, wenn ich der Person folge. Du doch auch, oder nee, nicht? Nee, mich können alle anschreiben. Wird mir nie von Gebrauch gemacht. Okay. Außer wenn es dann heißt, wann kommt der nächste Wrestling-Podcast oder so. Ja. Ja, also natürlich ist das, ich finde das schon sehr strange, die Vorgehensweise, aber es kann natürlich, hätte natürlich auch funktionieren können. Ich glaube gerade Leute in unserem Bereich finden das auch ganz reizvoll, mal irgendwie zu sagen, okay, ich bin jetzt ein bisschen bekannter hier und irgendwie aufgrund dessen, und zwar ausschließlich aufgrund dessen, fliegt jetzt diese fremde Person auf mich und will sofort mit mir schlafen. Also das hat ja schon so ein bisschen diesen, man kennt sich nicht und man sieht sich danach nicht mehr, diesen Prostituierten Reiz oder so, den viele Männer dann vielleicht auch verspüren. Für viele hier ist es auch die einzige Möglichkeit, eine Frau kennenzulernen, ja. Die hier arbeiten. Man muss sagen, du bist natürlich ein aufmerksamkeitsgeiles Huhn und offensichtlich bist du aber nicht sehr attraktiv. Denn ja, sonst hätte man uns diese Geschichte schon auf dem Flur zugetragen bei einem Bierchen. Ja. Da das nicht passiert ist, können wir davon ausgehen, dass du einfach nicht attraktiv genug bist, um mit jemandem von Rocket Beans zu schlafen? Ja. Und das was heißt, jeez, wir haben hier schon Kaliber rauskommen sehen, heieiei, richtig ungepflegte Nummer. Also, Sport machen, Schminke überdenken. Dann reicht's auch für Flo Harten, ja, also das muss man ja irgendwie immer sagen. Nein, Jesus. Also um dir vielleicht, du wolltest ja noch einen guten Tipp, um dich vielleicht ein bisschen zu beruhigen, es kann ja auch sein, dass die Person in einer Beziehung ist und da muss ich ehrlich sagen, da schreibt man dann auch nicht zurück, weil das irgendwie schon aus Anstand, klar, man könnte sagen, aus Anstand kannst du ja wenigstens antworten, aber ich meine... Oh, ich betrüge meine Freundin, weil ich dieser Fremden da schreibe, dass ich mich schon gerne heimlich mit dir zum Sex treffen würde. Nein, allein schon darauf einzugehen, also wenn eine Prostituierte mich auf der Straße anspricht, dann laufe ich auch einfach weiter und stelle mich nicht hin und erkläre ihr, warum ich jetzt nicht mit ihr schlafen will. Ich will dich jetzt nicht mit einer Nutte vergleichen, aber das geht schon in die Richtung. Cybernutte. Nein, nein. Also ich finde es auch, man würde es ja auch, glaube ich, im normalen Leben, also du triffst ja niemanden auf der Straße, kriegst seine Facebook-Nummer raus oder seinen Twitter und schreibst ihm dann, du willst mit ihm schlafen. Das ist ja schon so dieses Star-Ding und dieses, in dir steckt ja so ein bisschen ein Groupie. Also es hat ja alles so seinen Reiz, kann ich auch irgendwie alles nachvollziehen. Naja, aber es ist natürlich nicht sehr anständig. Männer machen das natürlich schon. Ja, klar. Also wenn dich jemand anschreiben würde, die attraktiv aussieht, dann würdest du natürlich auch mit ihr schlafen. Genau. Erstens das, aber ich meine auch andersrum, Männer schreiben Frauen jeglicher Couleur ständig an und bieten sofort Sex an. Ja genau, sowas auch. Ja. Das kann. Nee, das ist auch kein Männer-Frauen-Ding, da hast du recht. Nee, mit Groupie meine ich auch gar nicht Frauen-Groupies, sondern es gibt ja auch Männer-Groupies und so. Oder ja, also. Gibt es wirklich? Aber das ist ein anderes Thema. Doch schon, ja. Es gibt sicherlich so Jennifer Lawrence-Groupies. So, ja, aber nur weil sie hübsch ist. Man würde jetzt nicht mit Uma Thurman, naja, die finden wahrscheinlich auch noch einige, nimmt man eine hässliche Schauspielerin. Cindy aus Marzahn. Cindy aus Marzahn würde niemand schlafen, nur weil sie berühmt ist. Ja, Frauen mit... Doch, mit kann schon sein, das glaube ich schon auch. Nein. Außerdem weiß man doch gar nicht, ist es jetzt ein echter Mann oder eine Frau? Aber niemand würde als Typ mit irgendeiner hässlichen Frau schlafen, nur weil sie berühmt ist. Also Frauen mit hässlichen Männern sehr gerne sogar. Hashtag MeToo. Ja. Bitte die Beschwerden wieder an mail@gagreflexpodcast.de. So, haben wir zu ihr noch was zu sagen, außer du kannst ja mal Andreas anschreiben? Oh Gott. Nee, ich glaube, wenn da irgendwer anders schon Nein gesagt hat, dann werden die ihre Gründe haben. Arbeite an dir. Ich finde es schon okay, das so offen, das so anzufragen. Meine Güte, was soll passieren? Ja, und jetzt hat halt irgendjemand von Rocket Beans, der zu Hause irgendwie, weiß ich nicht, noch nicht mal ein richtiges Sofa hat oder so, hat halt gesagt, er hat keinen Bock auf dich. Junge, nee, also wir sind jetzt nur auch alles Leute, die teilweise erst seit ein, zwei Jahren Sex haben und da kann man so eine Anfrage schon mal ausblenden. Und mach dir wirklich keine Selbstbewusstseinsvorwürfe. Vielleicht ist er vergeben, vielleicht hat er es irgendwie im Suff gelesen und am nächsten Tag sieht er es nicht mehr und eigentlich hätte er ja gesagt oder so, er konnte es gar nicht mehr sehen. Und vielleicht, und auch wenn das alles nicht zutrifft, kann ich dir versprechen, der wird es als Kompliment aufgefasst haben. Er wird sich dadurch in dem Moment geil gefühlt haben. So, boah, bin ich ein Stecher. Und deswegen hast du dieser Person etwas Gutes getan und hast jetzt leider keine Antwort dafür bekommen. Da möchten wir uns auch im Namen der Firma entschuldigen für denjenigen, der das getan hat. Aber du hast ihm was Gutes getan. Herzlichen Glückwunsch. Mach doch einfach eine Führung nochmal. Dann kannst du hier nochmal. Die beiden auf der Rückseite waren, glaube ich, beide ganz gut. Die? Ja. Ist das nicht durch? Achso, okay, ist gar nicht durchgeschrieben. Dann lese ich das untere mal vor. Mich würde interessieren, warte mal, hat vorhin nicht. Ach ja, unser Alkoholverhalten ist mir gerade aufgefallen. Ach so. Haben wir noch gar nicht beantwortet. Unsere Einstellung zu Alkohol, weil das finde ich nämlich auch noch ganz spannend. Wie sieht denn dein Alkoholkonsum aus, wenn du da unbedingt noch was zu sagen möchtest? Jetzt erwarte ich aber wieder ein Plädoyer für irgendwie Legalize it. Nein, überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich gar keine Gedanken. Ich habe nur gemerkt, als ich die Frage vorgelesen habe, dass ich mir, dass diese eine Teilfrage noch gar nicht beantwortet wurde. Weil ich das schon auch spannend finde, weil ich glaube, in unseren Kreisen, vielleicht liegt es an der Generation, im Alter oder so, aber ich finde, man macht sich schon auch häufige Gedanken und Vorwürfe. Ich glaube, ey, wir müssen mal weniger saufen und so, weil überall links und rechts fangen die Leute an mit irgendwelchen Sober Months, wo sie dann sagen, ich werde jetzt einen Monat lang keinen Alkohol trinken und so weiter. Sober Months, weißt du was? Ich dachte, das ist gerade schon wieder ein bisschen Schwäbischen. Ach so, Sober. Sober, ja, man, Sober Months. Sober? Nee, Sober Months. Okay. Und Sober Months. Das ist irgendwie würde ich so mir mal wünschen, das wäre eine Sober Mom. Sober Mom. Ja. Deswegen ist das schon ein Thema, das ich ganz, ganz spannend finde, weil viele da irgendwie, glaube ich, viel zu früh denken, sie hätten schon ein Alkoholproblem. Also ich glaube, wir leben alle... Lars Pausen gibt die große Entwarnung. Trink weiter. Nein, wir sind alle so gefährdet, sag ich jetzt mal. Also nicht alle, also viele Leute, die ich kenne, trinken... Also wenn du so diese Tests machst, die man in der Schule gemacht hat, wie oft trinken sie und was und so weiter. Wenn wir das ausfüllen würden, gerade hier bei Rocket Beans oder auch überall, wo ich gearbeitet und studiert habe und so, wären alle bei dem Punkt, sie haben ein gefährdetes Konsumverhalten oder wie das heißt. Trinkst du häufiger als dreimal in der Woche? Ja. Trinkst du, um Problemen aus dem Weg zu gehen? Ja, nee, das mache ich nie. Nee, machen wir eigentlich nicht. Wir trinken eigentlich nur... Um neue Probleme zu bekommen. Das kriegen wir auch erfolgreich hin. Wir trinken halt nur, damit im Zweifelsfall alle einen Filmriss haben, wenn wir auf der Wache sitzen und es nicht ein Schwein gibt, was aussagt gegen uns alle. Ja. Aber ich finde, es ist nicht schlimm, wenn man... Auch wenn man fünfmal die Woche trinkt, ganz ehrlich, wenn es halt nur ein Feierabendbierchen ist, ist da auch nicht schlimm und dann am Wochenende nochmal richtig steil geht, finde ich, ist es kein Problem. Ich finde, und das sage ich ganz ehrlich, mein Alkoholkonsum richtet sich komplett nach meiner Geldbörse und gar nicht nach meiner Leber, sondern ich heb ja noch Bargeld ab und weiß ganz genau, wie lange ich mit 100 Euro hinkomme. Okay. Und wenn ich dann am Ende des Geldes bin, dann weiß ich, ich kann gar nicht zur Sparkasse, weil ich da gebührend sein muss, dann ist der Abend vorbei. Also im Endeffekt kein Unterschied zu einem Obdachlosen, der auch nur so viel trinken kann, wie er gerade an Flaschen gesammelt hat. Genau. Ja, aber ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr auch so einen Monat quasi einlegt und wie alt ihr seid und ob das irgendwie so ein Generationending ist oder so ein um die 30 Jahre alt Ding, ich weiß es nicht. Und irgendwann später hört man dann auch auf, vielleicht mehr zu saufen oder man ist halt wirklich Alkoholiker und Vater von so einer Geldreflexhörerin. Finde ich ganz spannend. Aber natürlich auf der anderen Seite finde ich es auch albern, wie man mit Alkohol umgeht und im Gegensatz dazu dann so verteufelt wie die anderen Drogen. Oh Gott. Also gut, hallo ihr beiden. Mich würde interessieren, wie ihr zu Kindern bekommen steht, Kinder bekommen steht. Oh, wollt ihr mal welche haben? Wenn ja, warum? Ich habe nämlich noch nicht wirklich den Sinn darin gesehen, Kinder zu bekommen. Heutzutage sind Kinder ja nicht mehr die Altersvorsorge wie noch vor 100 Jahren oder so. Sie kosten Zeit, Nerven, Geld. Die einzigen Gründe, die mir einfallen, die für Kinder sprechen, sind: erstens, meine DNA hat 3,5 Milliarden Jahre überlebt, also kann die nicht so schlecht sein und wäre es wohl wert, weiterhin zu existieren. Andererseits haben wir mit der Medizin etc. die Evolution größtenteils ausgehebelt, was dazu führt, dass jeder, egal wie geeignet, seine Gene weitertragen kann. Es ist ja schon interessant zu sehen, wie eine 50-prozentige Version von einem selbst aussieht und was die so kann, wäre der zweite Punkt gewesen. Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Spannend. Hatten wir noch nicht. Hatten wir wirklich noch nicht, ne? Nee. Also wir haben schon viel den Akt beschrieben, der dazu führt, Kinder zu bekommen. Auch mit Kindern haben wir schon oft drüber geredet. Und wie wir zu Kindern stehen, aber zum Bekommen. Ja. Ganz schwierig. Ich hatte jahrelang immer so eine Phase, wo ich gesagt habe, ja, nee, oh, eigentlich nicht. Inzwischen haben beide meine Geschwister Kinder gezeugt. Beide auch mit meinen jeweiligen Partnern zu der Zeit. sodass ich jetzt natürlich schon ins Grübeln gekommen bin. Ob man da nicht doch nochmal was nachlegen sollte. Ich finde diesen einen Punkt da, ja, die DNA hat so lange überlebt, bla bla bla. Man will ja schon eigentlich auch nicht, dass die Familie ausstirbt, so, ne? Irgendwie also, rational, ja. Ja, und man will ja auch, man will ja eigentlich auch sich mit 50 oder 55 so hinsetzen und sagen, ihr jungen Kinder, was spielt ihr denn da? Und dann kommen die da irgendwie mit der neuen Switch oder so und dann guckt man da mal, dann schiebt man mal so die Lesebrille hoch und guckt mal, was spielen die da eigentlich? Wie man bei dir mit 50 schon so eine Stimme von einem 80-Jährigen hat. Arno ist 50. Guck doch mal, was du... Aber zu dem Zeitpunkt spricht Arno auch so. Guck doch mal, Helga, was haben die denn da, die Kinder? Dann guckt man da mal so rüber. Und ich habe in die Wände gemacht. Den ganzen Tag an diesem scheiß Ding da, weißt du? Und du willst einfach nur Kaffee trinken und du guckst dann mal da drüben da. Und dann heißt das, ist hier irgendwo Internet? Nein, Glasfaser wird nächstes Jahr gelegt, hat Merkel gesagt. Was ist Glasfaser? Nie gehört. Früher gab es sowas nicht. Also von Alten zu Jungen, nämlich Kindern. Ich will auf jeden Fall Kinder bekommen. Definitiv. Ich raff überhaupt. Ich habe es nie verstanden, wenn jemand sagt, er will keine Kinder bekommen. Es ist aber auch so ein bisschen irre. Keine Ahnung, ich mag Kinder. Ja, du musst ja auch nicht bekommen. Ja, gut, ich kann verstehen, wenn Frauen sagen, sie wollen keine Kinder bekommen, aber dann kannst du ja auch adoptieren. Also ich will einfach so Kindererziehung irgendwie mitbekommen, wie ein Mensch irgendwie größer wird und wie du dann quasi durch deine Erziehung ihn auch ein bisschen lenken kannst und so. Er wächst, Schatz, also, er wächst. Ja, das ist doch, komm, hey, am das ist doch wunderschön. Er wächst. Also du hörst das erste Wort und du bist stolz auf den Jungen oder das Mädchen. Also irgendwie mit Kindern auch ein bisschen spielen. Und du bist dann ja auch so dieses, ne, warum man sich einen Hund anschafft, das bedingungslose Liebe. Ein Hund liebt dich einfach, egal was du machst. Und ein Kind ist auch einfach, der Papa ist der Größte. Und ich will endlich mal, dass irgendjemand zu mir sagt, ich sei der Größte. Oh. Nein, also dieses, die vertrauen dir und die lieben dich und so jemanden irgendwie bei dir zu haben, ich glaube, das macht dir auch wiederum, gibt dir ganz viele Glücksgefühle. Ich mache das nur wegen der Glücksgefühle. Man kann natürlich auch dem, also so ganz viel Scheiß erzählen, ne? Man hat halt wie so ein leeres Blatt Papier und kann selbst entscheiden. Ja, das finde ich auch lustig. Wie die Welt funktioniert, so durch die eigene ironische Sicht oder ja, so. Ja, das ne? ist ganz gut, ja. Zur Begrüßung halt in Deutschland sagt man Heil Hitler. Mach das mal im Kindergarten. Ja, hallo, Heil Hitler. Oh ja, genau. das ist, finde ich, natürlich schon reizvoll, aber und halt, wie gesagt, an den Trends der Jugend irgendwie die weiter mitzuerleben. Ja, man bleibt jung, das stimmt. Aber es hat natürlich auch viele schlaflose Nächte. Ja, es hat einige negative Kehrseiten. Man wird nie wieder richtig Bock auf seine Frau haben. du musst ja nicht hingucken, wenn sie zerreißt. Naja, aber die wollen doch das dann immer. Und dann muss man da dahinter durchschneiden. Ach Gott, jeez. Irgendwo doch die Nachgeburt begraben. Und den Dammriss nähen. Ja, dann weiß man gar nicht, ist es jetzt komplett ein Loch oder wächst es wieder zu dazwischen? Muss ich jetzt das Kondom zweiteilen, ja, je nachdem, ob ich etwas... Dann hätte der andere Kollege hier ein richtiges Problem. Also ich glaube nicht, dass man wirklich... Man muss schon das Kondom nicht mehr wechseln, ja. Ich glaube, man kann nach der ersten Geburt nur noch ironisch mit seiner Frau haben. Danach ist es richtig vorbei. Oh ja, ich gehe da rein, wo mein Junge rausgekommen ist. Oh, das wäre doch lustig, wenn ich da jetzt meinen Finger reinstecken würde. Sieh genau hin, Junge. Hier bist du rausgekommen. Na, ich will Kinder und ich habe auch diesen ganz irrationalen Gedanken, dass mein Familienname weitergetragen werden soll. Deswegen will ich definitiv auch einen Jungen haben. Und ich will aber auch ein Mädchen haben. Das heißt, ich werde so lange Kinder machen, bis ich mindestens einen Jungen und ein Mädchen habe. Und wenn ich nach zwei Kindern schon ein junges Mädchen habe, dann höre ich auf. Aber wenn zwei Jungs sind, dann mache ich noch einmal. Und dann dritten Jungen? Dann mache ich noch einmal. Wirklich? Vier Kinder? Ich brauche die Frau. Ich will auch so ein kleines Mädchen haben. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, doch, kann ich mir vorstellen, aber es ist schon ein bisschen viel. Ich will eigentlich zwei bis drei Kinder. Krass. Also eigentlich nicht krass. Weil, hast du nicht gedacht von mir. Weil so Eltern und so, also da war das ja auch gang und gäbe. Ja. Inzwischen guckt man ja eher, wie man das eine überhaupt durchkriegt. Wenn man nicht will, dass es, dass eins von beiden Kindern dann parallel noch arbeiten geht zur Schule, dann finde ich es schon tricky. Momentan muss ich sagen, ist das aber noch nicht auf der Agenda. Es ist natürlich auch ein finanzielles Problem. Also ich sag mal, ich würde jetzt auch nicht unbedingt, also jetzt im Moment will ich kein Kind in die Welt setzen, wenn es nicht zu verhindern ist. Dann ist es halt so, aber will das nicht. Und weil ich einfach sage, ich bin karrieretechnisch nicht so weit, dass ich quasi eine Familie ernähren kann. Und das finde ich schon sehr wichtig. Also man muss nicht reich sein, um Kinder zu kriegen, das ist Quatsch, das können auch arme Leute eine wunderbare Familie haben, aber in gewisser Weise einige Risiken zu umgehen, da braucht man schon ein bisschen Kohle. Ja, sehe ich genauso. Oder nicht? Ja. Sehe ich genauso. Wollen wir noch eine Finale? Willst du noch eine? Ja, eine habe ich noch, die finde ich echt ganz gut. So. Ich, M22, bin mit meiner Freundin 19 nun seit 2,5 Jahren zusammen. Als wir am letzten Wochenende auf ihrem Bett saßen, haben wir über die passende Kondomgröße gesprochen, da die Standardkondome oft geplatzt sind. Klammern, da zusätzlicher Pille, Gott sei Dank noch nie etwas passiert. Auf jeden Fall hatte sie gerade Kondome mit größerem Durchmesser, 57 mm statt 52, geholt und wir haben die Verpackung durchgelesen. Zum Vergleich holte sie aus ihrem Nachttischchen zwei Kondompackungen heraus, unter anderem die blauen XXL-Kondome von einer bekannten Marke, die aus unerfindlichen Gründen diesen Podcast nicht sponsert, ja. Daraufhin fragte ich mich, wo diese herkommen und warum die leer sind. Nach Versuchen, die Sache wegzulächeln, kam nach mehrmaligen Fragen doch ein Ja von früher heraus. Diese Antwort hatte ich mir zwar schon gedacht, da wollte ich natürlich trotzdem nicht wahrhaben. Und nein, sie betrügt mich nicht, Andreas. Dafür ist sie viel zu dumm und ein ordentliches Dafür ist sie viel zu dumm, um ein ordentliches Alibi aufzusetzen und die ganze Zeit mir plausible Lügen aufzutischen. Die Kondome wurden wirklich vor unserer Beziehung verbraucht. Die Situation endete zunächst damit, dass ich genervt mit dem Handy rumspielte und sie ignorierte. Danach musste ich mir meine Reaktion erklären. Ich hatte mit ihr mein erstes Mal mit 20 und eben vorher noch keine andere gebankt. Es gab zwar einen Handjob, ein paar Brüste wurden auch berührt, leider aber nicht viel mehr. Sie meinte, dass sie das gar nicht gemerkt hätte. Und ihr das erste Mal egal sei. Ich allerdings bekomme das Bild, dass jemand meine 14-jährige Freundin mit einem XXL-Schwanz penetriert, nicht mehr aus dem Kopf. Außerdem verfolgt mich seit Beginn der Beziehung der Gedanke, wann ich Schluss mache, um noch genug andere Frauen zu knallen, obwohl ich glücklich in der Beziehung bin und meine Freundin liebe. Oh, meine Angst ist aber, dass ich dann Single bin, allerdings keine Frauen zum Bumsen finde, beziehungsweise keine, die ich bumsen möchte, mit mir bumsen will und ich am Ende weder Sex noch Freundin habe. Kennt ihr solche Gedanken auch? Was soll ich tun, die Beziehung noch 5,5 Jahre aufrechterhalten oder doch work and fuck in Australien? Holy! Okay. Also, lieber nicht Schluss machen, weil mit deinem Mikropenis wirst du danach keinen Spaß mehr haben mit neuen Frauen. dann weiß ich, also, es ist doch irgendwann so, dass man auch einfach mal einsieht, okay, meine Frau, also die Frau, die ich jetzt kennenlerne, die hat halt schon vor mir auch gebumst und zwar wahrscheinlich nicht zu knapp. Also das ist so in den ersten Beziehungen und da bist du ja gerade wahrscheinlich noch ein bisschen schwer vorstellbar. So meine erste Beziehung war auch so, dass ich der Erste war und sie der Erste, deswegen macht man sich darüber keine Gedanken. Aber dann ist es halt irgendwann so, dass man dann, wenn man dann nochmal Frauen kennenlernt, dann weißt du halt auch, mein Gott, und natürlich hat die schon mit Frauen, mit Männern geschlafen, die größere Schwänze hatten als ich. Da ist nun auch nicht so viel, da gehört nun nicht so viel dazu. Also ist ja wohl selbstverständlich, dass da auch mal größere Schwänze sind. Deswegen muss man sich da nichts machen. Aber das Detail ist ja bei ihm, dass sie 14 zu dem Zeitpunkt war. Ja, also dieses Problem, was du so hast, kann ich, also ich, bei mir wäre das schon echt krass, wenn es noch einen gegeben hätte, der noch größeren hatte. deswegen weiß ich nicht, wie ich mich da reinversetzen kann in dieses Problem. Klar, wichtig ist doch, dass sie verhütet hat in der Zeit, mit 14 schon so aufmerksam war. Aber ich kann mir das schon vorstellen, wenn du dann da wirklich so eine Packung kriegst und dann hast du es natürlich schwarz auf weiß. Sich das denken kann natürlich jeder von der Logik her, aber wenn du es dann wirklich siehst, finde ich es schon nochmal was anderes. Oder wenn halt Frauen so riesige Dildos haben oder so und dann, oh, okay, jetzt komme ich auch mal kurz mit einem Drittel von dem Ding, was du da für 7 Euro bei Eis.de bestellt hast. Piekst dann da so rein wie so ein Specht. Ich, ja. Genau, und sie holt, du kommst eine Stunde früher vor der Arbeit und sie zieht sich das Ding bis Anschlag rein und raus und alles voll mit ihrem Saft und du dann da wirklich so, da guck mal, die ersten 3 Zentimeter, da bin ich sonst, ja, da mache ich richtig Spaß. Gott, ja. Das ist natürlich nicht zu verachten, aber Fakt ist, sie hatte schon größere Schwänze als obwohl, da muss man dazu sagen, wenn sie 14 war, dann war ihr Freund, mit dem sie geschlafen hat, wahrscheinlich 16, 14, lass es 18 gewesen sein. Und in dem in diesem Alter, glaube ich, einen größeren Schwanz, oder? Nee, aber ich glaube, dass du dann auch so angeben willst, weißt du, und dann traust du dich nicht normaler oder du willst irgendwie zeigen, dass du große Großpackung brauchst und kaufst dann halt irgendwie die XXL-Kondome, auch wenn es gar nicht so richtig passt. Ich kann mir schon vorstellen, dass der gar nicht so einen riesen Dollar hatte, dass man XXL-Kondome braucht. Keine Ahnung. Ich wusste auch nicht, dass es mit diesem Platzen irgendwas mit der Größe des Kondoms zu tun. Ich glaube ich auch nicht. Also ein Kondom geplatzt, ja, wie soll das auch in der Schublade platzen? Schon klar. Aber nein, das ist mir noch nie passiert. Ach, Quatsch. Was? Schon mehrfach? Wie platzen die denn? Quatsch. Gut, vielleicht liegt es an einem Spitzenpenis. Ja, das ist schon richtig stumpf. Stumpf gefühlt. Ja. Das ist noch nicht, das ist schon häufiger passiert, ja, dass geplatzt ist? Was heißt denn platzen? Das explodiert dann richtig und da hast du die ganze Soße im Gesicht. Ja, aber das heißt ja dann, dass du schon gekommen bist. Hä? Also nein, beim Kommen explodiert die, dass oh shit, wir kommen hier nicht hinterher, und dann pssst, oder ist es währenddessen oder durch die heftigen Fickbewegungen des Lars Erik Pausen? Das werden wir alles noch klären in Folge 55. Wie viele Folgen haben wir eigentlich bisher? 23 oder so. Okay. Ja, call it a night oder was? Ja, da willst du jetzt nichts mehr zu sagen. Oder wie soll ich dir das erklären, wie ein Kondom platzt? Das passiert halt so, wenn es wild ist. Keine Ahnung, Mann. Ey, lass mich in Ruhe mit deinem Ekel. Oh, ist wahrscheinlich irgendwie aufgerieben an den Pussy-Piercings oder so. So schön am spitzen Nagel, den sie da drin hatte. Du Wichser! Mir reicht es auch für heute wieder, ey. Ach, zum Schluss willst du mit dem asozialsten Thema raus und dann nimmst du Kondomgrößen oder was? Na gut. Also, wir haben letztes Mal gesagt, wir lesen eure Kommentare vor, die ihr auf iTunes postet, damit noch ganz viele positive Bewertungen dazukommen. Jetzt lese ich auf jeden Fall schon mal einen Kommentar vor, der schon alt ist. Der ist schon fast 2 Jahre oder 1,5 Jahre alt. Von Jay Touchdown, der damals geschrieben hat, Humor und Witz, Inhalt und Bedeutung. Damit kann dieser Podcast manchmal glänzen. Ansonsten ist es der übliche Quatsch mit den Menschen, die sich lustig finden, heute auf die Gesellschaft losgelassen werden. Ich bin Fan, zum Glück nur ein Audio-Podcast. Ja, immerhin. Willst du noch einen anderen vorlesen? Also sollen wir das kurz weitermachen? Mach ruhig, hast du noch einen? Ja, genau. Christian Siegel hat geschrieben, nirgendwo in diesem geilen Internet wird einem, in diesem Internet wird einem schönere, lustigere und inkompetentere Lebenshilfe geboten als in diesem Podcast. Fand ich auch sehr gut. Und ich glaube, das ist der aktuellste von Martin Trash oder Martin Trash. Eigentlich dachte ich, alle Angestellten bei RBTV sind automatisch auch Jungfrauen. Was ist denn hier los? Ja, das sind die Kommentare. Das könnt ihr jederzeit auf iTunes nachholen, uns eine Bewertung dalassen oder uns auf Patreon unterstützen. Und die das tun, ihr könnt auch $1 spenden, $2, aber die ab $5 spenden, die werden hier namentlich genannt. Und das machen wir jetzt hier mal. Einmal vielen Dank an Bumba Fritz, was geht ab? Danke an Alex, die Klarinette. Danke an du kleiner Bastard, der seinen Benutzernamen nach meiner Mutter benannt hat und ich dann dadurch meine Mutter darauf angesprochen habe und gedacht habe, dass sie jetzt diesen Podcast hört. Ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich dachte, ach du Scheiße, das ist die letzte Bastion, wo ich weiß, dass da meine Mutter nicht zuhört. Und er hat sich aber so genannt. Also vielen Dank an Ingrid. Immerhin auch das durchgezogen mit der E-Mail-Adresse. Ja. Dann Sarah Lueck, Happy Birthday, hätte ich beinahe gesagt. Untenrum, Joker, danke. Dann Corbinian Lore, dankeschön für deinen Support. AB Black Shade, danke dir. Next Gen Pam, bleib am Ball. Das enorme Lineal, danke dir. Michael Huth, danke dir. Alexander Hoffmann, du bist geil. Daniel Elster, bleib dabei. Elzner. Air Canada, du bist am Start. Tante Bord, danke für deinen Support. Fabians Bambinato, voll geil. Sascha Hornung, danke fürs Geld. Robinson Huso, danke dir. Yannick Meyer, danke für die Unterstützung. Bonaventura, Sülzfleisch, geil. Alex Thumann, was geht denn bei dir ab? André K., du bist ein Star. Eddie Wein raus, wie immer fein raus. Trombonesses, Yeses, bist du geil. Jonas Winkler, alter Witt Pinkler, was geht bei dir? Patrick Hennig, schenk uns einen Pfennig. Yannick, King of Rap, was geht? Jörn Zerhusen treibt aus die Flusen. Lukas Rauscher, du alter Plauscher, danke für deine Hilfe. Eduard K., wunderbar. Geil. So, danke an euch und nun kommen die 10-Dollar-Spender, die auch gleich noch ein Grußvideo von uns bekommen. Danke, Hannes Gock, was geht? Explorer 7, danke für deinen anhaltenden Support. Renate Rüther, du bist cool. Jan Selte, Green, weiter so. Simon Müller, I love you. Fabibi, Habibi, bleib am Ball. Pades, du bist cool. Stefan Fritsch, danke, Mann. Chimpanzee, das darf wohl nicht wahr sein. Stefan K. aus B., wirklich danke. Evelyn Schütz, you are my darling. Diesmal nicht dabei, Gerebor, aber dafür ausnahmsweise danke für deinen Support. Okay. Ist das ein neuer Name? Und Frank Elster mit $25. Du bist ja ein hammergeiler Typ, ey. Wir arbeiten weiterhin daran, beziehungsweise setzen uns demnächst mal daran, ein Merchandise-Angebot für euch darzustellen, damit ihr uns da auch unterstützen könnt. Es ist natürlich auch jetzt weit. Also, wir haben jetzt eine GbR gegründet, Andreas, und ich starte jetzt richtig durch. Es geht auch nicht darum, dass wir hier mit $5 uns irgendwann mal ein neues T-Shirt kaufen, weil wir wollen davon leben. Wir wollen die Scheiße zur Weltmacht machen, Gagre. Flex soll die Welt macht einfach. Und die danach gewinnen. An der Scheiße riechen und uns prüfen, wie es schmeckt. Das ist das. Wir es gibt eine einfach Zukunft. Nur kommen. 2018 geht es weiter. Es wird immer größer, weil in dieser schnelllebigen kapitalistischen Welt alles immer größer werden muss. So nämlich. Nur durch euch möglich. Vielen Dank für euren anhaltenden Support. Alle, die uns da auf irgendeine Weise, ob es durch gute Bewertungen ist oder durch Geld unterstützen. Vielen Dank, dass ihr diesen Zug am Laufen lüdelablübel. Tschu-tschu. Ansonsten ist nicht mehr viel zu sagen, als das waren eure Fragen. Und das waren unsere Antworten, Lars. Eure Fragen in Zukunft, mail@gagreflexpodcast.de. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao. Gagreflex.